Großes Affentheater. Kathi und Ryder standen im Hundesalon der Abenteuerbucht und schauten gespannt auf Kathis Handy, wo ein kleiner Affe zu sehen war. Das ist Mara. Sie war krank und musste in die Tierklinik. Die Ärzte haben sie wieder gesund gemacht. Und jetzt fährt sie mit dem Zug nach Hause in den Dschungel. Sie hat sogar einen eigenen Eisenbahnwaggon. Ist ja toll. Oh, das ist Maras Zug. Los, komm. Super. Ryder und Kathi liefen zum Bahnhof hinüber. Nächster Halt, Abenteuerbucht. Pünktlich fuhr der Zug ein und kam rumpelnd zum Stehen. Mara, das kleine Affenmädchen, das in seinem Waggon gerade auf der Schaukel herumturnte und durch das Rumpeln nun hinunterplumpste, schaute neugierig zur Tür hinüber, die plötzlich einen Spalt offen stand. Auch Herr Pfeffer, der Restaurantbesitzer, Marshall und Rubble warteten bereits auf dem Bahnsteig, als der Lokführer nun ausstieg und auf sie zukam. Das Obst, das Sie bestellt haben, ist in diesem Waggon. Herr Pfeffer war sehr zufrieden. Er brauchte das Obst nämlich für sein Restaurant. Fantastisch! Mmh, riecht mal, wie die Orangen und die Mangos duften. Und die Bananen. Wir bringen das Obst in den Lieferwagen. Marshall sprang in den Waggon und machte sich an die Arbeit. Hier sind die Kisten. Schaufel. Rubble fuhr seine kleine gelbe Schaufel aus. Rubble ist der Retter. Mit ihr brachte er nun eine Kiste nach der anderen in den Lieferwagen, der vor dem Bahnhof parkte. Dabei fiel aber eine Banane auf den Boden und das bemerkte auch das Äffchen. Blitzschnell sprang es aus dem Waggon. Bananen mochte es nämlich für sein Leben gern. Mara ließ es sich schmecken und ließ die Bananenschale dann einfach fallen, während Herr Pfeffer nach einer Obstkiste griff. Danke sehr, Marshall. Er wollte die Kiste hinüber zum Lieferwagen bringen, rutschte dabei aber auf der Bananenschale aus. Herr Pfeffer fiel um. Die Bananen aus seiner Kiste flogen durch die Luft und landeten genau auf seinem Gesicht und auf Marshall. Schicker Hut, Marshall. Sieht aus, als hätte es Bananen vom Himmel geregnet. Auch Kathi und Ryder erreichten jetzt den Bahnhof. Mara kann es bestimmt kaum erwarten, wieder nach Hause in den Dschungel zu kommen. Maras Waggon ist offen. Mara, wo ist sie hin? Weit kann sie nicht sein. Der Zug ist gerade erst angekommen. Doch Ryder irrte sich. Mara hatte nämlich den Lieferwagen mit den vielen Bananen vor dem Bahnhof entdeckt. Sprang hinein, drückte neugierig auf alle Schalter und Hebel und der Wagen fuhr los. Hey, mein Lieferwagen! Aber Mara hörte nicht. Hilfe, mein Lieferwagen! Doch da flog ihm bereits die nächste Bananenschale entgegen. Und meine Bananen! Mara kann doch nicht frei hier herumlaufen. Keine Sorge, wir fangen sie wieder ein. Paw Patrol! Zur Zentrale. Ryder braucht uns. Sky war gerade auf dem Spielplatz, als der Chip an ihrem Halsband anfing zu blinken. Ja! Ja! Sofort rannte sie los und traf unterwegs die anderen Fellfreunde. Hallo, Jungs! Die hatten sich genauso beeilt wie Sky. Sogar Marshall war vorne mit dabei. Trotz der Bananenschale, die er immer noch auf dem Kopf hatte. Doch die fiel nun zu Boden. Genau vor seine Pfoten. Achtung! Entschuldigung. Der gläserne Fahrstuhl brachte die Freunde hinauf ins oberste Stockwerk. Und auf dem Weg nach oben schlüpften sie, wie immer, in ihre Einsatzanzüge mit den Rucksäcken und Helmen. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit. Ryder zeigte auf den großen Bildschirm. Mara, das Affenmädchen, ist aus dem Zug entwischt. Ein Äffchen frei in der Abenteuerbucht? Super! Mara liebt Bananen über alles. Sie ist mit dem Lieferwagen von Herrn Pfeffer weggefahren und der ist voll mit Bananen. Sie ist weggefahren? Ich wusste nicht, dass Affen fahren können. Ich dachte, das können eigentlich nur Hunde. Die Kleine ist ein kluges Äffchen. Es wird nicht einfach sein, sie einzufangen. Sky, du setzt dich in deinen Hubschrauber und suchst aus der Luft nach dem Lieferwagen von Herrn Pfeffer. Der Flughund! Chase, wir brauchen dich und dein Netz, damit wir Mara wieder einfangen können. Das ist ein Fall für Chase. Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Schon war Ryder an der großen Stange, die bis ins Erdgeschoss reichte, und ließ sich an ihr hinab zu seinem roten Quad mit den dicken schwarzen Reifen. Sky dagegen lief zu der langen Rutsche hinüber und sauste auf ihr hinunter zu den Garagen. Dort sprang sie in ihren kleinen Hubschrauber und machte ihn startbereit. Auch Schäferhund Chase war ganz bei der Sache, als er nun auf die Rutsche sprang und wenig später in seinem Polizeiauto landete. Schnell überprüfte er noch die Ausrüstung und dann konnte es auch schon losgehen. Ryder und Chase rasten über die Brücke Richtung Stadt. Über ihnen flog der Hubschrauber. Sky! Ich bin schon unterwegs! Sag Bescheid, wenn du Mara entdeckst! Alles klar, mach ich! Es dauerte auch gar nicht lange, bis sie den Ausreißer entdeckt hatte. Ich sehe den Lieferwagen! Mara fährt zum Rathaus! Gut, wir kommen dorthin! Sie mussten das Äffchen so schnell wie möglich einholen, denn es kannte natürlich keine Verkehrsregeln, sondern fuhr in Schlangenlinien kreuz und quer durch die Straßen, sodass die Bewohner der Abenteuerbucht sich nur mit großen Sprüngen in Sicherheit bringen konnten. Aber Mara machte Autofahren einen Riesenspaß und Bananenfutter noch mehr. Da vorne ist sie! Endlich holten Ryder und Chase den Lieferwagen ein. Na dann los! Aber Mara wich ihnen aus, fuhr nun auf die Gleise zu, die aus der Stadt hinausführten, und schaffte es irgendwie, den Wagen direkt auf die Schienen zu lenken. Doch die Strecke war nicht frei. Der Zug fährt direkt auf Mara zu. Keine Sorge, Ryder, ich mach das schon. So schnell er konnte, fuhr Chase mit seinem Polizeiauto seitlich neben den Lieferwagen. Megafon! Achtung, Äffchen! Bitte fahr von den Schienen runter! Das wollte Mara aber nicht. Ich sagte bitte! Stattdessen warf sie Chase eine Bananenschale ins Gesicht. Oh nein! Quad auf Autopilot! Während Chase sich von der Schale befreite, brachte das Quad Ryder direkt neben den Lieferwagen. Ryder streckte die Hand aus und es gelang ihm, sich durch das Fenster an der Beifahrerseite hineinzuziehen. Im letzten Moment griff er ins Lenkrad und riss es herum. Gerade noch rechtzeitig. Das war knapp, aber das hast du gut gemacht. Danke, Chase. Halt, Moment mal. Mara, komm zurück. Aber das Äffchen war schon unterwegs Richtung Spielplatz, auf dem zwei Kinder Ball spielten. Hey, unser Ball! Doch Mara hatte ihn schon weggeschossen. Sowas, ein Äffchen! Und das tobte nun vergnügt auf den Klettergerüsten herum. Sieh mal, wie das Äffchen klettert und springt. Ist das süß! Trotzdem konnte das so nicht weitergehen. Chase, halt dich bereit. Ryder zog eine Banane aus der Hosentasche und hielt sie hoch. Wenn Mara sich die Banane holt, fängst du sie mit deinem Netz ein. Hallo Mara, ich hab eine leckere Banane. Mara wurde aufmerksam. Chase, Achtung! Sie sprang. Und los, Netz! Wuff. Das Netz flog durch die Luft. Mara schnappte sich die Banane, war schon wieder weg. Und das Netz landete auf Ryder. Hoppla, das war wohl nichts. Tut mir leid, Ryder. Wuff. Netz einholen! Aber es kam noch schlimmer. Oh nein, mein Quad! Mara sauste darauf nämlich bereits quer über die Wiese. Ich hol sie ein! Wuff, wuff. Aber das war gar nicht so leicht, denn Mara schien das Quadfahren zu mögen. Sie wurde immer schneller und schneller und Chase musste sich große Mühe geben, um sie nicht aus den Augen zu verlieren. Glücklicherweise bekam er Unterstützung. Denn hinter ihm tauchte jetzt der Lieferwagen auf. Ryder und Herr Pfeffer? Vielleicht können wir sie einholen. Alles klar, ich versuch's. Sie rasten durch die kleine Stadt. Vorneweg Mara auf dem Quad, dicht gefolgt von dem Lieferwagen mit Herrn Pfeffer und Ryder und dahinter Chase in seinem Polizeiauto. Doch nun fiel Ryder etwas auf. Fellfreunde, Mara fährt zur Zentrale. Aber als sie dort ankamen, stand da zwar das rote Quad, doch das Äffchen war verschwunden. Wo ist sie hin? Auch Sky erreichte nun in ihrem Hubschrauber die Zentrale. Sky, was ist los? Seht mal nach oben! Was? Das gibt's doch nicht! Mara ist ein Kletteräffchen! Und dieses Kletteräffchen sprang fröhlich auf dem Dach der Einsatzzentrale herum. Mara klettert also für ihr Leben gern, schaukelt und rutscht. Ich weiß, was wir machen, Chase. Wenig später hatte Mara genug vom Klettern und steckte ihren Kopf neugierig durch die Glastür der Einsatzzentrale, wo Marshall sie in Empfang nahm. Oh, hallo Mara. Wir haben dich schon überall gesucht. Mara sprang an ihm vorbei und hüpfte aufgeregt durch den großen Raum. Doch der gläserne Fahrstuhl brachte nun auch Chase und Ryder hinauf. Also dann, ich hoffe, es funktioniert. Marshall, du lässt sie nicht wieder raus. Wird gemacht. Blitzschnell verschloss Marshall die Türen und Ryder hielt dem Äffchen eine Banane hin. Guck mal, was ich hier habe. Langsam hopste Mara auf Ryder zu und streckte die Pfötchen aus. Aber Ryder warf die Banane in hohem Bogen zu der Rutsche hinüber. Sofort sprang das Affenmädchen ihr nach und sauste hinter der Banane die vielen Kurven hinunter. Dort wartete aber bereits der Lieferwagen mit geöffneten Türen. Die Banane flog hinein, Mara sprang hinterher und Herr Pfeffer und Kati, die mittlerweile ebenfalls angekommen war, schlugen die Türen zu. Erwischt! Gut gemacht! Sehr guter Plan. Sie setzen sich besser hinter das Lenkrad, bevor Mara das macht. Oh, ja. Herr Pfeffer, Ryder und die Fellfreunde brachten den kleinen Ausreißer auf direktem Weg zurück zum Bahnhof, wo in Maras Waggon bereits ein ganzer Haufen Bananen auf sie wartete. Zufrieden machte sich das Äffchen auf seiner Schaukel darüber her. Wiedersehen, Mara! Komm gut nach Hause! Dankeschön, dass ihr mir geholfen habt, Paw Patrol. Gern geschehen. Hilfe holen ist ganz leicht, ein Anruf reicht. Gemeinsam luden sie nun die restlichen Obstkisten, die immer noch auf dem Bahnsteig standen, in den Lieferwagen. Das war's dann wohl. Die Orangen und Mangos sind im Lieferwagen. Aber Mara hat fast alle Bananen aufgegessen. Oh, das ist aber schade. Ein paar hatte ich noch. Ich habe leckere Bananenmuffins gebacken. Gibt es hier Äffchen, die so etwas mögen? Wie? Was? Ach so. Marshall hüpfte als erster wie ein Äffchen auf und ab. Hier, bitte, Marshall. Der ließ sich den Bananenmuffin schmecken. Jetzt hatten auch die anderen verstanden. Und sie konnten wirklich alle sehr gut Äffchen spielen. Für Bananen taten sie eben alles. Wie Mara. Äffchen machen eben alles nach.